Ein Fernsehbericht über Mädchengangs in Amsterdam war für die Autorin der Auslöser, sich mit dem Lebensgefühl eines marokkanischen Mädchens auseinanderzusetzen, das mit seiner Familie in den Niederlanden lebt. In jenem Fernsehbericht ging es, so Marjolein Behrens, um eine tödliche Messerstecherei. Das Bemerkenswerte sei gewesen, dass die Täterin keinen Grund für ihre Tat angeben konnte. Dieser so schwer nachzuvollziehenden Aggressivität wollte die Autorin nachgehen. Marjolein Behrens wurde 1959 in Rotterdam geboren. Sie arbeitet als Regisseurin und Autorin für Theater, Radio und Fernsehen und ist Dozentin für Texte und Drehbuch in Amsterdam. Hören Sie jetzt die Ursendung von Lubna Lubna mit Musik von Roman Bunker. Unter der Regie von Felicitas Ott spielt Miriam Abbas. Lubna, Lubna. Hörmonolog von Marjolein Behrens. Aus dem Niederländischen von Alois Kindner. Tief durchatmen. Den Müll in der Ecke ignorieren. Treppe nach oben nehmen, auf den abgenutzten Stufen im Treppenhaus fest auftreten. Weiter atmen, mit den schweren Taschen gefüllt mit den Einkäufen fürs Abendessen hochsteigen. In der Wohnung unsere Mutter begrüßen. Mutter ist dick geworden vom Trostessen, vom Heimwehessen. Die Gerüche von Marokko riechen, die in den Gardinen hängen. Schuhe ausziehen, vor die Tür stellen, nein, keine Hausschuhe. Meine Füße wollen den marokkanischen Teppich spüren. Meine Ohren wollen den Sender aus Marokko hören, im Fernsehen. Lang lebe unsere Satellitenschüssel, treue Wächterin auf unserem Balkon. Wo sind meine Schwestern? Meine ewigen Schwestern? Meine Schwestern sitzen auf dem Balkon, treue Wächterin unserer Satellitenschüssel, jagen mit kleinen Bewegungen die Tauben weg, die auf unseren Balkon scheißen wollen. Ausgerechnet auf unseren Balkon. Wahrscheinlich wissen sie, dass wir aus Marokko stammen. Die Nachbarn sagen, haut ab, Tauben. Scheiß dahin, bei denen aus Marokko, da. Die mit der Satellitenschüssel auf dem Balkon. So reden sie wahrscheinlich. Wo sind meine Schwestern? Dumme Frage. Latifa, Asma, Khadija und Hanane sind in der Küche. Schneiden das Gemüse für Mutters Heimwehessen. Zucchini und Auberginen. Essen tröstet. Essen verbrüdert. Verschwestert in unserem Fall. Alle zusammen sitzen wir auf dem Boden, auf dem Teppich, essen Couscous und Gemüse, wenn Vater aus der Fabrik heimkommt, von seiner Schicht. Vater mit seinem immer arbeiten Gesicht, freundliches Gesicht, zerfurcht von Freundlichkeit. Lieber Vater, ich bin ein Vaterkind. Ich liebe meinen Vater. Mein Vater ist, wie Allah, durch und durch Sanftmut. Seine Hände sind rissig, mit abgewetzten Fingernägeln, schwielig vom Arbeiten. Wenn nicht in der Fabrik, dann in Marokko am Haus. Am Haus auf dem Berg. Schöne Aussicht dort, schönes Wetter meistens. Aber das Leben ist hart in den Bergen des Riff. Das Herz der Eltern schlägt für ein Haus im Riff. Es braucht lange das Haus. Die Fundamente sind gelegt. Die Fundamente werden immer wieder überwuchert von der Natur. Hey, Ahmed. Hamza und Faisal, du mit deinem Birnengesicht, hey, Samir und Suleiman, ihr mit euren krummen Rücken und euren dicken Hängebäuchen, warum arbeitet ihr nicht weiter an unserem Haus auf dem Berg? Warum liegt der Bau still? Und wo sind die Wellblechplatten für das Dach geblieben, die mein Vater aus Holland hat kommen lassen? War es wieder der Wind, der verdammte Passat, der alles mitnimmt, was auf seinem Weg liegt und das, was zurückbleibt, mit warmem Wüstensand zudeckt? Was für ein Glück, dass euer eigenes Dach unversehrt geblieben ist. Sind die Wellblechplatten neu, da auf deinem Dach, Hamza? Und auf deiner Scheune, Ahmed? Sind das die neuen Wellblechplatten, für die sich mein Vater in der Fabrik kaputt arbeitet? Schöne Cousins seid ihr, schöne Onkels, schöne Verwandte dort im Riff. Warum sollten wir dort wieder wohnen wollen? Alles hier kostet Geld. Meine Schwestern und ich, wir kosten Geld. Unsere Mägen kosten Geld. Wir essen mit von unserer Mutter Heimwehessen. Unsere Haare kosten Geld. Unsere Locken, unsere pechschwarzen arabischen Locken, die gezähmt werden müssen, geglättet. Unsere Locken dürfen nicht über die Schultern reichen. Bescheidenheit ist Pflicht. Und wir halten sie im Zaum mit der Sanftheit von Jasminöl. Das kostet Geld. Die Miete für unsere Wohnung kostet Geld. Die Satellitenschüssel auf dem Balkon kostet Geld. Und mein Vater sagt, ich habe am meisten Geld gekostet, weil meine Augen schlecht sind und ich schon früh eine Brille brauchte. Komm, Mutter, mach mit. Komm, ich helfe dir vom Teppich auf. Komm, Mutter, halt mich fest. Fass mich an, wir wollen tanzen. Komm, Mutter, du musst nicht trübsinnig sein. Nicht immer von früher reden, von eurem Dorf im Riff, wo es im Sommer immer Berge von großen grünen Wassermelonen gab. Du bist hier genauso trübsinnig wie der Himmel, der Nebel und der Regen. Nicht traurig sein. Komm, steh auf. Stell deine Füße auf den Teppich. Hast du deine Gebete schon verrichtet? Gut so, Mutter. Komm mit in die Küche zu Latifa, Asma, Khadisha und Hanane, die das Gemüse für dein Heimwehessen schneiden. Komm mit. Wir machen unser Erzählspiel. Eine fängt einen Satz an und die andere sagt ihn zu Ende. Komm mit in die Küche und lache. Die Stimmen von Latifa, Asma, Khadisha und Hanane. Kein Platz, um sich zurückzuziehen. Nur auf den Balkon neben der Schüssel, zwischen den Tauben, neben unserem Heimwehkram aus Marokko, eingepackt in Plastik, verschimmelt durch die Feuchtigkeit. Wir sind schon zu lange hier. Mutter glaubt, dass wir die Teppiche in unserem neuen Haus im Riff ausrollen werden. Teppiche, die nach Feuchtigkeit stinken. Nicht wegwerfen, denn sie kommen aus Marokko. Nicht wegwerfen, alles aufheben. Eines schönen Tages werde ich alles einfach runterschmeißen. Niemand hebt alte, stinkige Teppiche auf, die schon wellig sind von Feuchtigkeit. Jeden Morgen aufs Neue. Matratzen aufrollen, Nacht zu Ende, neuer Tag. Also weg mit den Matratzen, die Nacht muss verschwinden. Viele Schwestern, ein Zimmer. Regel? Nicht alle durcheinander laufen, ruhig liegen bleiben, bis sie an deinen Beinen ziehen. Dann das Bettzeug aufrollen. Lubna, Lubna, deine Matratze muss aus dem Weg. Lubna, wir stolpern über deine Beine. Auf der Toilette nicht abziehen, leise. Denn das Knuddelbrüderchen schläft noch in seinem Knuddelkinderzimmer, in dem wir reihum schlafen dürfen. In die Stadt, in die Stadt. Oh, die Freiheit vom Einkaufszentrum Hochkaterine. Auf der Terrasse vom Pizza Hut sitzen, Pizza essen, viel Pizza essen. Keine Lust mehr auf das Trostessen vom Riff, sondern ja, auf Pizza vom Pizza Hut. In den Spiegel sehen, die Pickel sehen auf der Oberlippe, Pickel vom Pizza Hut. Die Jungs suchen, die wie ich aus dem Riff stammen, die wie ich schwarze Locken haben und nach Jasminöl und dem Trostessen ihrer Mütter riechen. Marokkanische Jungs vor den niederländischen Mädchen schützen, die unseren hübschen Jungs schöne Augen machen und die wir marokkanische Mädchen für uns allein haben wollen. Sie als Schlampen beschimpfen, nicht wollen, dass sie sich an unseren Tisch setzen im Pizza Hut, wo wir unser eigenes Trostessen essen. Pizza mit Anchovis und Käse. Sie durchs Einkaufszentrum jagen, dann wieder zurück zu unseren Jungs, zu unseren hübschen Jungs, Chit-Chat-Spielchen spielen, fragen, ob sie meinen Geburtsort raten wollen, ich ihren Geburtsort raten darf, wir vielleicht die Cousins und Cousinen kennen, lachen und fröhlich sein. Marokkanische Jungs mögen Mädchen, die lachen und fröhlich sind, lieb aussehen, sie lieb ansehen. Dich nicht von der miesen Sorte anmachen lassen, den Wüstenratten mit ihren geschorenen Schläfen und den schwarzen Jacken, die meistens vor dem Schaufenster von Leonidas rumhängen, und dem Zigarettenladen an der Ecke, die uns marokkanischen Mädchen hinterherzischen weil sie meinen, dass wir auf den Terrassen vom Einkaufszentrum nichts verloren haben, die uns Hure nachrufen, Hure, die mich mit ihren Fingern betatschen, die nicht halal sind und nach Hamburgern stinken, nach Schweinefleisch, die ich wegstoßen muss und schlagen, die mich schlagen, wie ich dann wieder die niederländischen Mädchen schlage und denen ich das Gemüse von Mutters Heimwehessen nachwerfe, die mir nachrennen und mich einkreisen und denen ich nur durch den Notausgang vom Eine-Welt-Laden entkommen kann, der immer auf ist und wo sie mich kennen. Und wieder nach Hause, die schweren Einkaufstaschen schleppen, schnell, schnell in unsere Straße einbiegen, wo mein Vater wieder im Auto sitzt, draußen im Auto, wo er immer sitzt, wenn meine Mutter kreischt, meine Schwestern kreischen. Höre ihre Stimmen hier unten auf der Straße. Armer Vater, mein Vater ist die Sanftmut in Person. Ich schaue ihn an, während ich mit den Einkäufen für das Abendessen vorbeigehe. Mein Vater mit seinen schwieligen Händen, seinem zerfurchten Gesicht, mit seinen Goldzähnen und mit seinen hellen Augen, so typisch für unsere Familie, Berberaugen. Mein Vater aus dem Riff, der hier unten auf der Straße in seinem Auto sitzt, Zigaretten raucht und Musik aus unserer Heimat hört. Der in unserem Auto sitzt, von dem die Jungs eine Straße weiter immer wieder die Räder abschrauben und das jetzt auf Holzblöcken steht. Armer Vater in seinem Auto ohne Räder, indem er an das Haus in Marokko denkt, an das Haus auf dem Berg, das nicht fertig werden will. Armer Vater in seinem Auto ohne Räder und mit seinem Haus ohne Dach. Arme Mutter, die oben Latifa anschreit. Latifa kreischt zurück, sie hat Grund zum Kreischen. In ihren Augen steht die Angst vor ihrem Cousin Suleiman aus dem Riff, der manchmal an unserem Haus auf dem Berg mitarbeitet und jetzt bei unserem Vater um ihre Hand angehalten hat. Sie weiß nicht warum, denn sie und ihr Cousin hassen sich. Sie will nicht. Irgendwann einmal hat ihr der Cousin etwas angetan, ihr eine blutige Nase geschlagen, sie vielleicht einmal da angefasst, wo damals noch nicht einmal Haare wachsen wollten. Ich weiß es nicht. Arme Mutter, die oben Latifa anschreit, sagt, dass sie schlecht sei, eine Hure. Latifa treibt sich nie im Einkaufszentrum herum, bei den Wüstenratten, nie. Sie surft daheim durchs Internet, chattet in Unterwäsche mit fremden Männern, mit Männern, die wir nicht kennen, die niemand kennt. Während wir hier in der Küche das Couscous dämpfen und die Tomaten schneiden, unsere Mutter zum Lachen bringen, unseren Vater versorgen, gleiten ihre Finger über die Tastatur, lacht sie ab und zu laut, meistens aber in sich hinein und hat sie jetzt selbst als Miss Riffia vom Blütengarten einen Mann gefunden, der in Marrakesch wohnt und ihr als Maghreb-Mann vom Paradies auf Erden Mails schickt, der gläubig ist wie sie, nach den Gesetzen des Koran und der Sunna lebt und der sie per Mail um ihre Hand gebeten hat und jetzt hier in der Lombokstraße vorbeikommen will, um mit unserem Vater zu sprechen und ihn nach der Höhe des Brautschatzes zu fragen. Latifa, Latifa, nachts neben Latifa kriechen, ihren Atem hören. Latifa, ganz sanft Latifa küssen, sie lieb haben, ihre Hände ansehen, ihre Füße, die Form ihrer Zehen, nicht so gut kennen wie die Hände und Zehen der Schwestern. Den Duft von Latifas Haaren riechen, der auch in meinen hängt. Latifa, Latifa. Am Tag Latifa umarmen, mein Gesicht in ihren Rücken drücken, zulassen, dass sie sich lachend aus meinen Armen befreit, dann wieder nicht zulassen, Latifa gleich wieder um die Taille fassen. Latifa, Latifa, ich will nicht, dass du gehst, dass du mich verlässt mit diesem Internetmann, der nur auf Durchreise ist, noch weiter in den Norden, der in Schweden in einer Staubsaugerfabrik arbeiten will. Latifa, die triumphierend Mandeln hackt für die Mandelkekse, die Siegerin geblieben ist, sich auf der Toilette eingeschlossen hat, um die Zustimmung unseres Vaters zu erzwingen, während wir unsere Notdurft auf einem Eimer verrichten mussten oder auf der Toilette bei den Nachbarn. Latifa, die singt, damit die Zeit schneller vorbeigeht. Latifa, die auf einmal gut aufs Essen verzichten kann. Die doch etwas von dem Fett loswerden will, von dem der Internetmann nichts weiß. Fett sieht man übers Internet nicht. Fleckige Zähne sieht man nicht übers Internet. Schlechte Laune spürt man nicht übers Internet. Der Internetmann weiß nicht, dass sie ständig an etwas kränkelt, ständig da und dort eine Entzündung hat, sich immer schonen muss. Armer Internetmann. Naja, wir kennen ihn auch nicht. Wir wissen nicht, ob er stinkt, ein Feuermal hat oder einen Klumpfuß. Das wissen wir nicht. Latifa. Ich halte sie fest, als wir im Zimmer auf ihn warten, in dem die Matratzen von der letzten Nacht weggeräumt sind, wo wir auf das Klingeln warten vom Merdebmann vom Paradies auf Erden. Ich rieche ihren Schweiß, Latifas Schweiß, der sich verändert hat, nach Angst und Erregung riecht, schärfer, aber auch süßer. Und ich sehe ein, dass wir Latifa gehen lassen müssen. Briefe von Latifa auf der Fußmatte. Ich warte darauf. Ich lebe für diese Briefe von Latifa in ihrer schwedischen Wohnung hoch im Norden in der Uppsalavägen 43. Latifa auf ihrem marokkanischen Teppich mit den marokkanischen Vorhängen und der Satellitenschüssel in ihrer eigenen Wohnung. Latifa auf ihrem hölzernen Balkon mit Ausblick auf andere Balkons mit Satellitenschüsseln. Latifa, die in den schwedischen Himmel schaut, zur Sonne, die schwächer scheint. Latifa in dieser Stadt, in der es im Sommer immer hell ist und in der im Winter die Sonne nicht scheinen will. Latifa, die sich gen Osten richtet und im Nordlicht ihre Gebete spricht. Kommt, Schwestern, kommt mit ins Einkaufszentrum. Kommt mit mir mit, lasst uns etwas Schönes machen. Wir wollen die Auslagen betrachten, Kleider anprobieren. Den niederländischen Mädchen zuschauen, wie sie Kleider anprobieren, Jagd auf sie machen. Jeden Tag warten auf Briefe von Latifa. Liege auf der Fußmatte an der Eingangstür. Meine Finger durch den Briefschlitz. Fühle an den Fingerspitzen, wie es im Treppenhaus zieht. Hallo, ihr da draußen? Hier sind die Finger von Lubna. Hallo, Briefträger. Gib die Post nur dann in meine Hand, wenn es Briefe von Latifa sind. Hallo, Briefträger? Nein. Ich habe eine bessere Idee. Ich presse meine Lippen durch den Briefschlitz. Küsse meine Lippen, Briefträger. Küsse meine unschuldigen, jungfräulichen Lippen, die noch nie von jemandem geküsst wurden und die vom Briefträger geküsst werden dürfen. Denke an Latifa und ihren Internetmann. Denk an sie, an die Hochzeitsnacht. Sehe sie vor mir, kreischend, schreiend, wie die junge Frau in dem Film, in den ich einmal versehentlich geraten bin, als ich unterwegs war, um Sachen für das Abendessen einzukaufen. Eine junge Frau, festgebunden auf einem Bett und vier Männer, die sie der Reihe nach bestiegen. Ja, ich denke an Latifa in ihrem neuen Bett und auf ihr der Internetmann vom Paradies auf Erden. Denk daran, wie angenehm sie es fand, wenn ich ihre Füße massierte, ihre Haare kämmte. Denk daran, wie lieb sie es fand, wenn das Knuddelbrüderchen ihr Küsschen in den Nacken gab, an ihren Ohrläppchen nuckelte. Komm, Knuddelbrüderchen. Vermisst du Latifa auch so? Komm her, ich mache ein kleines Mädchen aus dir. Ich schmink dir die Augen mit dem schwarzen Stift. Die Augenlider mache ich meeresgrün. Rouge kommt auf die Wangen. Du bekommst die Ohrringe von unserer Mutter und von den Großmüttern aus dem Riff. Lange, schwere Ohrringe. Ich hänge dir die Ketten um von unserer Mutter und den Schwestern und streife die Armbänder über deine Knöchel. So bist du schön, Brüderchen, ein hübsches kleines Mädchen. Komm, ich nehme dich mit zum sanften, süßen Trost des Einkaufszentrums von Hochkaterine, Zur Erdnussbar mit dem Duft nach gebrannten Nüssen, zu den schönen Kleidern, zur Welt des Make-up, der neuesten Mode, den Hüten und Kappen, der neuen Taschen und Mäntel und der schönen spitzen Schuhe. Zum Pizza Hut mit meinem eigenen Trostessen. Pizza ohne Fleisch, Pizza mit Anchovis, Pizza mit Käse. Soll ich dir meine neuen Pradas zeigen, meine schönen neuen Pradas aus dem Einkaufszentrum? Meine Pradas, die sehr viel Geld gekostet haben. Dumme ich, dumme, dumme Lubna. Wer lässt denn auch das Preisschild auf dem Schuhkarton? 300 Euro. Vater hat gebrüllt und geschlagen. Ich verstehe Papa gut. 300 Euro. Das wären viele Wellblechplatten für das Dach. Das wäre Kalk fürs ganze Haus. Das wäre ein Lehnstuhl für ihn, um sich auszuruhen im zukünftigen Haus im Riff. Wenn ich er wäre, hätte ich mich selbst zweimal erstochen und danach noch einmal mit der Stahltrosse geprügelt. Hätte nie sagen dürfen, dass es Pradas sind. Hätte sagen müssen, dass sie aus dem Billigladen sind. 300 Euro, fast so teuer wie die Brille auf meiner Nase, wie das Essen für einen Monat. Jedenfalls, wenn man auf dem Markt einkauft und nicht bei Abdullah Hain. Vater hat sie beschlagnahmt. Mein Vater, der Sanftmütige, hat mich damit geschlagen. Trage sie nur noch nachts, wenn alle schlafen. Zieh sie an und geh damit durchs Zimmer. Behalte sie die ganze Nacht an, im Bett, bis die Schwestern mir morgens die Decke wegziehen, weil sie die Nachtmatratze aufrollen wollen. Lubna, Lubna, komm. Tante Ilham ist gleich da. Sie ist schon unterwegs, um mit uns über Kabila zu sprechen. Komm, wir müssen mit der Tante reden, die Tante trösten, zusammen mit ihr unsere Cousine beklagen. Am Freitagmorgen schon mal die Tür anlehnen für Tante Ilham vom Kanale Eiland. Ihr Seufzen hören im Treppenhaus, ihr Keuchen, ihr Schnaufen, ihr Stöhnen, wenn sie mit ihren dick gewordenen Füßen die abgenutzten Stufen hochsteigt. Tante begrüßen, ihre Hände küssen. Tante, die immer am Freitagmorgen kommt, wenn Vater in der Moschee ist, um über Kabila zu reden, ihre Tochter, unsere Cousine, die verheiratet ist mit Rashid und jetzt weggelaufen ist, an einem geheimen Ort ist, einem Haus irgendwo auf dem Land. Und nur die Tante weiß wo. Ja, die Tante weiß es und darum ist sie, um weiter schweigen zu können. Mit vollem Mund spricht man nicht. Tante ist. Sie ist dick geworden vom Nichtsprechen-Essen. Tante kommt nur am Freitagmorgen zu uns, wenn alle Männer in der Moschee sind, um ihren Kopf auf Mutters Schulter zu legen und zu warten, bis Kabila sie auf ihrem Handy anruft. Am Freitagmorgen sind die Stimmen meiner Mutter, meiner Schwestern, meiner Tante überall. Rashid, Kabila, Rashid. Kabila hat den Kopf in den Gasofen gesteckt, aus Verzweiflung. Rashid macht sich nichts mehr aus ihr, ist nur noch mit seinen Freunden zusammen. Kabila wird links liegen gelassen, sitzt daheim zwischen ihren marokkanischen Vorhängen, kocht für ihn das Essen seiner Mutter, während Rashid in der Stadt herumhängt. Ich ihn manchmal im Einkaufszentrum sehe. Rashid. Rashid, du mieser Stinker. Wie oft soll ich dir noch sagen? Geh zu deiner jungen Frau. Geh und schau dir mit ihr Schaufenster an. Geh und trink mit ihr Tee in einem netten Lokal. Kabila. In ihrer Hochzeitsnacht war sie ganz zerschunden. Eine einzige Wunde zwischen ihren Beinen. Und mitten in der Nacht wählte sie die Nummer von Fremden, um Trost zu finden im Dunkeln. Tante klagt, wie sie jeden Freitag klagt. Der Tante Wasser bringen. Vielleicht warmen Tee. Nein. Lieber kalte Tücher bringen. Tante drückt mich an sich, wie sie mich jeden Freitag an sich drückt. Tante gewähren lassen. Tief durchatmen. Ruhig bleiben. Kriege keine Luft mehr. Hier im Zimmer hat Tante den ganzen Sauerstoff der Luft verbraucht. In die Küche. In der Küche ist auch keine Luft. Kein Sauerstoff. Nur Töpfe auf dem Herd. Und Schwestern. Lubna. Lubna, du allergrößte Schlunze auf Erden. Du bist an der Reihe mit Paprika schneiden, Couscous dämpfen. Auf dem Balkon, wo die Tauben scheißen, sich unsere Klamotten stapeln. Auch auf dem Balkon ist kein Platz. Versuche, die Tauben wegzujagen. Aber die Tauben lassen sich nicht wegjagen. Keine Luft. Alles ist zu klein, zu eng. Zerreiße das Plastik von den aufgestapelten Sachen, packe einen in Plastik verpackten Teppich, rieche die Feuchtigkeit, den alten Mief vom Riff und werfe ihn vom Balkon. Spüre kein Gewicht, spüre nur Kraft. Werfe alles hinunter, die anderen Teppiche, vergammelt durch die Feuchtigkeit. Einen alten Stuhl ohne Sitz, noch von Oma aus dem Riff. Zwei Bettroste aus Metall für Gäste, die nie kommen. Zwei grün angelaufene Schaumstoffmatratzen, eine Babybadewanne, Säcke vollgebrauchter Kindersachen, Türen in der Wohnung ausgehängt. Schiebe alles über den Rand und schaue zu, wie es auf die Straße knallt. Schaue, wie es fällt, wie Säcke aufplatzen, Holz und Glas auf der Straße zerspringt. Lass mich nicht aufhalten. Höre die Nachbarn unter uns, als ich den Bettrost über den Balkonrand gewuchtet habe. Höre den Schrei der Nachbarin, die fast unter einem großen marokkanischen Teppich begraben wird, der eigentlich mitgemusst hätte. Zurück ins Riff, wie wir und alles hier mit zurück müssen ins Riff. Höre das Gekreisch meiner Mutter und meiner Tante im Hintergrund. Das Gekreisch meiner Schwestern, die sich unter Lebensgefahr schützend vor unsere Schüssel stellen. Fühle die Hände des Imam auf meinem Kopf. Die warmen, sanften Hände des Imam. Ich kenne die Hände des Imam, habe sie schon oft gespürt. Schon oft wurde meinetwegen der Imam angerufen. Der Imam kommt oft vorbei, um mir Ruhe zu geben. Es ist schön, wenn der Imam kommt, um für mich die Suren aus dem Koran zu singen und meinem Geist Ruhe zu schenken. Ich mag die Ruhe des Imam, seine Augen sind voll Güte. Seine Hände sind warm und sanft, wenn er meine Hand nimmt, seine Hand auf meine Stirn legt und die Suren singt. Ich mag es, wenn wir alle zusammen im Zimmer sitzen und dem Imam und seinen Suren zuhören, wenn nicht durcheinander geredet wird und nur das Gefühl von Gemeinschaft da ist, von Reinheit, wenn die Gedanken leer werden, die Gesichter sanft, wenn wir diesen Klängen lauschen, wir alle ruhig werden, auf dem Teppich aus Marokko sitzen und uns an den Händen halten. Wir hören ganz fern ein Auto, spielende Kinder und die schlurfenden Schritte der Nachbarin von gegenüber auf der Straße. Als ich im Bett liege, bekomme ich mit, wie sich meine Eltern unterhalten, dass es besser wäre, mich zurückzuschicken ins Riff. Denn dort gäbe es gute Männer, die mich ruhig machen könnten. Dort wären Hamza und Nurdin. Dort könnte ich bei meinen Tanten wohnen, jeden Tag Wasser vom Brunnen holen und deren Teppiche ausschlagen. Weg von zu Hause, rennen, zum Einkaufszentrum rennen, mit meinen leeren Einkaufstaschen, zur Terrasse vom Pizza Hut. Fühl mich eingesperrt, will die Freiheit des Einkaufszentrums spüren. Marokkanische Jungs treffen, marokkanische Mädchen. Will Anitas jagen, rein in einen Laden und wieder hinaus, immer hinterher bis zu ihnen nach Hause. Wenn sie in die Straßenbahn steigen, auch einsteigen. Wenn sie rennen, auch rennen. Wenn sie mir die Tür vor der Nase zuschlagen, klingeln. Ich kenne sie genau, die Anitas, die es auf unsere marokkanischen Jungs abgesehen haben. Weiß, wo sie wohnen, weiß, dass sie ein Zimmer nur für sich allein haben. Eine rosa Decke mit Kissen und Plüschtieren auf ihrem Bett, auf dem sie von unseren Jungs träumen. Ich habe ihn wieder gesehen, den Berberjungen. Erkenne das Leuchten seiner Augen, Berberaugen, die Struktur seiner Haut. Er ist nett. Er setzt sich zu mir, fragt mich nach meinem Geburtsort. Ich rate sein. Keine Freunde, er ist allein, keine Wüstenratten um sich. Er wirkt ruhig, scheint okay. Er wird mich nicht als Hure beschimpfen. Ich muss nichts aus meinen vollen Einkaufstaschen nach ihm werfen. Keine Zucchini, keine Auberginen von Mutters Heimweh essen. Er fragt, ich erzähle. Frage nach seinen Cousinen und Cousins. Er fragt nach meinen Cousinen und Cousins. erzähle ihm von dem Haus im Riff, von Hamse und Nurdin und vom weggewehten Dach. Er ist freundlich, fürsorglich sogar. Er wischt Soße von meiner Nase, Tomatensoße von der Pizza Hut Pizza, von der Trostpizza mit Anchovis und Käse. Schaue weg, will am liebsten weinen, tue es aber nicht. Er will küssen. Ich lasse es zu. Dann nimmt er mich an der Hand, nimmt mich mit raus aus dem Einkaufszentrum. Auf einmal habe ich Angst vor den Augen der anderen, vor den marokkanischen Jungs, hier irgendwo auf der Terrasse, an der Ecke beim Coffee Corner, vor den Wüstenratten bei Leonidas. Ich habe Angst, weil Marokkaner ihre Augen überall haben. Marokkanische Jungs selbst am Hintern Augen haben. Reiß mich los. Fühle mich doch geschmeichelt, dass er mit mir gesehen werden will. Folge ihm behutsam wie einem Reh im Wald. Folge ihm hinaus aus dem Einkaufszentrum zu einem leeren Bahnsteig. Folge ihm, weil ich noch nie mit einem Jungen allein war. Folge ihm, weil er schön ist, ein Lächeln wie ein Mädchen hat. Ich ihn für mich allein haben will, ihn den Anitas nicht gönne, die uns nachschauen und tuscheln. Den Anitas, bei denen unsere Jungs ihren Samtaugenaufschlag üben, die mit sich spielen lassen, die das für Liebe halten. Aber die Jungs üben nur, bis sie die Ware finden, ein Mädchen aus ihrem eigenen Land. Gönne ihn den Anitas nicht, die den Kopf zurückwerfen, wenn sie lachen und die nie ihren Mund halten können. Folge ihm wegen dem Geruch in seinen Kleidern, weil er nach dem Essen unserer Mütter riecht, weil seine schwarzen Locken schwer vom Jasminöl herunterhängen. Setze mich mit ihm in ein Wartehäuschen, ein leeres Wartehäuschen auf einem Bahnsteig, von dem nur er weiß, wie es zu öffnen ist. Fühle mich drinnen wohl. Es ist, als würden wir dort wohnen, als wären wir eben eingezogen. Tarek will küssen. Mitmachen. Nicht weiter, Tarek. Nicht weiter. Aber Tarek will gar nicht weiter. Er wird wütend, weil ich meine Schätze, meine Brüste, meinen Schoß mit Armen und Händen beschütze, meine Beine übereinander schlage und er sagt, dass ihn die Mädchen mal können und ihn dieses zickige Getue nervt und dass er die einzig Wahre sucht. Ich vergesse die Einkäufe und das Abendessen. Wir reden und reden. Ich rede, er hört zu, er redet, ich höre zu. Höre jedes Wort. Höre genau, was er sagt, als er über meine Haare streicht, meine dicken, schwarzen, arabischen Locken, voll und üppig, die mir über die Schultern fallen. Tarek sagt, dass er blond mag, wie Shakira, dass ich genau solche Haare habe, wie Shakira, dass ich wild bin, wie Shakira. Ja, ich will wie Shakira sein, ich will blond sein. Ich weiß es, als ich so mit ihm im Wartehäuschen sitze und ich das Nachschwingen der Züge spüre. Ich fühle es, als ich später im Einkaufszentrum in der Menge zwischen den anderen gehe. Weiß, dass es eine Schande ist, dass wir dunkel sind, weil Allah uns so geschaffen hat. Dass wir nichts an dieser Schöpfung verändern dürfen. Nicht in das eingreifen dürfen, was Allah geschaffen hat. Und ich weiß, dass Allah uns sieht und uns liebt, uns schön findet, so wie wir geschaffen sind. Aber mein Berberjunge liebt nun einmal blond. In einem Geschäft, das noch auf hat, kaufe ich eine Packung. Warte, bis alle ins Bett gegangen sind, bis mein Vater seine täglichen Gebete nachgeholt hat und in der Küche streiche ich den Entfärber auf meine Haare und sitze auf dem Abfalleimer und warte. Denn wenn es Tag wird, werde ich blond sein. Spielverderber. Eine Familie voller Spielverderber. Sie halten sich die Augen zu und trauen sich nicht hinzuschauen. Sie schämen sich. Lubna, Lubna. Warum machst du eine Hure aus dir, eine Schlampe? Mein Vater hat mich geschlagen mit den Prada-Schuhen. Aber es ist gut, irgendwie finde ich es gut, geschlagen zu werden. Gesehen zu werden vom Vater. Lubna, Lubna. Nur Hanane gefällt es, Hanane. Die unter einem falschen Mond geboren wurde und nie etwas sagt. Ich muss meine Haare bedecken, meine Schande verbergen unter einem Tuch, muss meine Brille aufsetzen. Und so gehe ich aus dem Haus bis an die Ecke, hüpfe und schlenkere mit meinen leeren Einkaufstaschen. Es fühlt sich schön an, leicht, blond zu sein. Seit ich blond bin, lache ich den ganzen Tag. Bewundere ich mich im Spiegel bei Ethos und im großen Modegeschäft. Und in meiner Einkaufstasche sind die Brille und das Kopftuch. Mit meinen leeren Einkaufstaschen gehe ich durch das Einkaufszentrum, sehe meinen Werberjungen nicht, weiß, dass er gern unterwegs ist, dass Umherziehen ihm im Blut liegt, dass seine Vorfahren Nomaden waren, irgendwo in den Ausläufern des Riff, dort in Zelten wohnten. Einer wie er findet immer irgendwo einen Platz zum Schlafen. Gehe immer wieder zum Wartehäuschen auf dem Bahnsteig, sehe nach, ob meine Zettel noch da sind, die ich an der Tür für ihn zurücklasse. Er kommt nicht mehr. Was soll ich nur tun? Ich bin blond, für ihn. Suche ihn zwischen den Wüstenratten, die mir wegen meiner blonden Haare nachzischen, sich aufspielen und rufen, dass sie Schlampenhasser sind, aber ich sehe sie nicht, höre sie nicht. Sehe die Anitas nicht, die um die Terrasse von Pizza hat, um unsere Jungs streunen. Sitze zu Hause auf dem Balkon, auf den die Tauben scheißen, sitze neben der Satellitenschüssel und zwischen den Plastiksäcken, in denen schon wieder neuer Heimwehkram steckt. Zu viel für die Wohnung, der aber zurück muss in das Riff. Ich habe kein Ohr mehr für Tante Ilham, die zu uns kommt, die Neuigkeiten von Rabila hat, dass sie weg ist von dem geheimen Ort, gesehen wurde am Arm eines niederländischen Mannes irgendwo im Westen, irgendwo da, wo früher einmal die Deiche gebrochen sind. Auf der Fußmatte Briefe von Latifa. Latifa, schwanger mit ihrem ersten Kind. Glücksschreie von der Mutter und den Schwestern im Wohnzimmer, in der Küche und auf dem Balkon. Latifa, sie wird nicht zu uns kommen. Sie wird sich nicht von uns beglückwünschen lassen, sich nicht von uns versorgen lassen. Latifa, sie wird mit ihrem Mann noch weiter in den Norden ziehen und dort beim Schein der Nordlichter Rentiere sehen. Latifa, sie ist glücklich mit ihrem Mann, der sie auf Händen trägt, sie respektiert. Auch wenn sie es am Anfang schwierig fand, mit ihm zu schlafen, ihn in den Armen zu halten, wie sie das früher mit unserem Knuddelbrüderchen getan hat. Latifa, sie fährt lieber im Sommer zum Polarkreis, als sich von uns beglückwünschen zu lassen. Im Einkaufszentrum suche ich im Reisebüro nach Sonderangeboten, will zu ihr. Will sie mit meinen Armen umfassen, ihren Bauch und das ungeborene Baby fühlen. Will zu ihr. Aber hier im Norden gibt es keine Sonderangebote für noch höher in den Norden. Hier im Norden, im Einkaufszentrum, das Hochkaterine heißt, will jeder in den Süden. Endlich. Ganz am anderen Ende des Einkaufszentrums sehe ich ihn wieder. Da, wohin keine Marokkaner kommen, wo Obdachlose sitzen mit ihren Einkaufswagen voller Überlebensmüll, wo Junkies rumhängen, Alkoholiker und andere Verirrte, wo ich nie hinkomme, wohin mich der Zufall verschlagen hat. Was für ein Glück. Er ist wieder da. Gerade noch rechtzeitig. Die blonden Haare wachsen am Ansatz schon wieder raus. Er ist wieder da. Ich beobachte ihn. Er ist nicht allein, ein Mädchen ist bei ihm. Eine von hier. Älter als diese Anita-Typen, die immer auf Hochkaterine herumhängen, die ich bei meiner Suche nach ihm aus den Augen verloren habe. Aber jetzt kommt mir wieder eine in die Quere. Sie ist sündig, schlecht angezogen, ordinär. Alles an ihr hängt, man kann den Ansatz ihrer großen Brüste sehen. Ich folge ihnen hinaus aus dem Einkaufszentrum zum Bahnhof. Sie steigen in eine Straßenbahn. Ich folge ihnen zu einem sauberen Viertel, langweilige Häuser, schleiche ihnen nach, wie ich früher den Anitas nachschlich, bis zu einem älteren Wohnblock in einer ordentlichen Gegend, wo sich nichts bewegt außer den Vorhängen. Eine Gegend ohne Satellitenschüssel und ohne Heimwehkram auf den Balkonen. Sehe, wie sie in das Haus gehen, verstecke mich unter dem Balkon, klettere am Nachbarbalkon hoch und kann so einen Blick ins Wohnzimmer werfen. Alte Ledermöbel stehen dort, ein Breitbildfernseher und in der Ecke eine Vitrine mit diesen gläsernen Swarovski-Figürchen. warte, bis er wieder herauskommt. Warte, um ihn auszuschimpfen, um ihm zu sagen, dass er ein Lügner ist. Warte unter dem Balkon, in den Rosenbüschen, versuche ruhig zu bleiben, gefasst zu bleiben. Sitze in den Rosenbüschen, als plötzlich mein Handy klingelt. Es sind meine Schwestern. Lubna! Lubna, du allergrößte Schlunze auf Erden! Wo bleibst du denn? Vater kommt gleich heim, von der Fabrik. Und ich laufe weg, wütend und müde. Als ich am folgenden Tag nach Hochkaterene komme und den Berberjungen sehe und er wieder mit der Anita zusammen ist, stürze ich auf sie los, als sie eben mit Essen für ihn zurückkommt. Ja, sie holt Essen für ihn von der Frittenbude, Hamburger aus Schweinefleisch, das unrein ist. Rempele sie an, drücke ihr das Tablett gegen den Körper, drücke die fetten, heißen Snacks auf ihren Mantel, auf ihren Hals, auf ihre Sommersprossenhaut, die unter dem Mantel hervorschaut. Schlage auf sie ein, muss auf sie einschlagen, als ich sie rieche, spüre den Hass. Sie kreischt wie ein Tier, quiekt vor Angst. Ich drücke ihr mein Knie auf die Brust, umfasse ihren Hals, schreie ins Gesicht, dass sie eine Hure ist. Packe das Essen vom Boden, die Fritten und Nuggets, noch heiß vom Fett, den Hamburger mit dem Labberbrötchen und schmiere alles auf ihre Haut, ihre Kleider. Oh, diese Scham, diese Schande, von der Polizei nach Hause gebracht zu werden. Ausgepfiffen von den Jungs in unserer Straße, von den Tanja-Boys in den Hauseingängen, angeglotzt von den Nachbarn auf den Balkonen auf der anderen Straßenseite, die über meine kaputten Kleider lachen. Meine Füße steigen die Treppe hinauf, neben mir das Gemurmel zweier Polizisten, nehme die Gerüche unserer Wohnung wahr, rieche unser Essen schon auf der Treppe. Schäme mich für die niederländischen Männer mit ihren Schirmmützen, will nicht, dass sie mich festhalten, mich berühren. Will nicht, dass sie hereinkommen, mit ihren Schuhen unseren Teppich in unserer Wohnung betreten. Will nicht, dass meine Schwestern sie hineinlassen. Höre die Stimmen der Schwestern schon laut und schreiend, die von meiner Mutter laut und klagend. Gehe direkt ins Schlafzimmer, rolle meine Matratze aus, wickle mich ein in die Nachtdecke und lache und weine über meinen Vater, weil er versucht, mich mit den Pradas zu hauen, wo ich doch eingerollt bin in unserem Bettzeug und unter den Decken nichts spüre. Das Einzige, was ich spüre, ist sein Kummer. Und während er auf mich einschlägt, wird mir klar, dass ich morgen weggehen werde. Abhauen werde. Ja, ich werde weggehen. Wie Rabile, die vor der Leere geflohen ist. Und ich werde auf meine Art weggehen, weil ich es will. Und wie Latifa uns auf ihre eigene Art entkommen ist, indem sie mit einem Internetmann abgehauen ist, indem sie Mutter in einem Land im Norden wurde. Und ich denke, dass es eigentlich nicht so wichtig ist, wie man das elterliche Haus verlässt. Ob man erst wie Rabile ordentlich heiratet, aber dann doch seinen Mann verlässt oder ob man sofort ins Einkaufszentrum Hochkaterine zieht. Alles ist jetzt anders. Ich sitze im Hochkaterine mit Einkaufstaschen voller Kleider und schaue den Menschen nach, die es eilig haben. Muss nicht mehr nach Hause mit den Einkäufen für das Abendessen. Sehe Tarek auf der Terrasse des Coffee Corner sitzen. Er ist allein. Spüre, dass er zu mir schaut. Stehe auf und gehe mit meinen Taschen in den Ethos. Probiere Make-up aus auf meiner Haut. Grob breche ich die Stifte ab. Nehme Lakritz aus dem Glas. Schlendere mit meinen Taschen aus dem Einkaufszentrum in Richtung Hauptbahnhof. Will ihm zeigen, dass ich weg will. Stehe bei der Anzeigetafel mit den Abfahrtzeiten der Züge. Kenne die Orte alle nicht. Weiß nicht, ob Zwolle weit weg ist von Hochkaterine. Kenne niemanden in Zwolle. Niemanden in Groningen. Spüre, wie sich in mir Verzweiflung breit macht. Sehe, dass Dardach mir gefolgt ist. Will mich abwenden, ihn ignorieren. Aber ich fühle mich auch verletzt und voller Angst. Ich kann nirgendwo hin. Ich spüre seinen Arm auf meiner Schulter. Tarek, warum riechst du nach Schweinefleisch und niederländischen Mädchen. Ich gehe mit ihm. Folge ihm, damit nicht alles sinnlos wird. Folge ihm wegen meiner blonden Haare und passe meinen Schritt dem seinen an. Lasse zu, dass mein Berberjunge meine Taschen im Hauptbahnhof in ein Schließfach packt. Folge ihm den Bahnsteig entlang, am Wartehäuschen vorbei, hinunter vom Bahnsteig auf das Gleis, das hinausführt aus Utrecht. Springe über Schwellen, balanciere auf Schienen. Sehe zu, als wir an einer Bahnschranke vorbeikommen, wie er plötzlich die Schranke umarmt und sich nach oben heben lässt. Sehe seine zappelnden Beine in der Luft und ich lache und er schreit und jammert, bis er loslassen muss. Und es fühlt sich gut an. Ich spüre, dass alles gut ist. Spüre, dass wir beide Nomaden sind, dass wir nirgendwo hingehören und dass uns das Umherziehen im Blut liegt. Spüre, dass das Blut unserer Ahnen durch unsere Adern fließt, wie wir so den Gleisen folgen, die Vororte erreichen, die Felder. Über die Eisenbahnbrücke einen breiten Fluss überqueren, den Rheinkanal oder den Leck. Züge vorbeifahren lassen und uns aneinander festhalten. Und ganz laut schreien. Sage Tarek, dass ich nicht weiß, wo Zwolle liegt, wo Groningen liegt. Mein Berberjunge findet jeden Ort, weiß, wo alles liegt. In einer Bahnhofshalle zeigt er mir die Orte auf einer Landkarte. Er nimmt meine Hand und reist mit mir per Zug durch das ganze Land. Wir fahren nach Den Haag, zum Strand von Scheveningen. Wir reisen nach Rotterdam, zum Hafen, machen eine Rundfahrt durch den Hafen und sehen die Container und die großen Frachtschiffe. Wir kommen in die Gegend von Maastricht. Und ob es nun in Amsterdam oder Nijmegen ist, Tarek kennt überall Menschen. Essen wir überall und nirgends. Schlafen wir überall und nirgends. Kommen wir oft irgendwo nachts an einem unbekannten Ort an, schlafen und ziehen wieder weiter. In eine andere Stadt, wo Tarek manchmal mit jemandem spricht, manchmal mit niemandem spricht und eigentlich so ist wie ich. Manchmal wütend ist, so wie ich manchmal wütend bin. Und es kann passieren, dass Tarek einfach so mit seinem Messer in einen Sitz sticht. In einen Sitz im Zug oder in die Rückenlehne vor uns, wo jemand sitzt und die Zeitung liest. Langweilt er sich manchmal auf langen Zugfahrten, scheint wütend auf mich zu sein. Will ich ihn trösten, wegen irgendetwas, weiß nicht wofür, wenn wir uns im Abteil für das technische Zugpersonal verstecken. Tarek weiß, wie man die Tür aufbekommt. Komm, lach doch, Tarek. Ich will für dich Shakira sein. Und ich singe alle Lieder von Shakira, die ich kenne. Und dann noch die Wiegenlieder aus dem Riff über den Zuglautsprecher. Sehe ihn an, wenn ich singe. Sehe sein griescremiges Gesicht, seine glatte Haut, sein Gesicht mit den Mädchenlippen. Und weil er mich nicht berührt und meistens wegsieht, will ich ihn berühren. Manchmal trifft Tarek Männer, die mich nicht ansehen, die ihre Augen abwenden, wodurch ich für sie unsichtbar bin. Aber ich weiß, dass sie mich aus den Augenwinkeln doch wahrnehmen. Und Tarek will, dass ich mein schon halb rausgewachsenes blondes Haar mit einem Tuch bedecke. Aber meistens will er, dass ich es einfach hängen lasse, wenn wir irgendwo im letzten Zug sitzen oder im Nachtzug die ganze Fahrt von Rotterdam über Amsterdam nach Utrecht hoch Catharijne unternehmen. Wir vom Zug aus sehen, wie es morgen wird, wir in der Stille des Morgens über alles reden können, sogar über den Tod. Tarek sagt, dass der Tod allgegenwärtig ist, der Tod jedem folgt, dass der Tod bereit ist, jederzeit zuzuschlagen. Aber ich sage ihm, dass ich keine Angst vor dem Tod habe, weil der Tod auch die Stimme des Imam ist, der die Suren aus dem Koran singt, dass dann nur noch Ruhe und Stille ist, wenn du in ein weißes Tuch gewickelt wirst und Frieden in der Wärme der unvergänglichen Erde findest. Dass für uns Marokkaner immer ein Grab in Marokko wartet. in unserem Geburtsland im Riff, und dass auf dem Grab, das mein Körper aufnimmt, eine Schale mit Wasser stehen soll, aus der ab und zu Vögel trinken. Darg spielt gern mit dem Tod. Darg spielt mit Zügen. Darg spielt mit Güterzügen oder mit Personenzügen. Tut so, als wären es Stiere, lässt sie an seinem Mantel vorbeisausen. Wirft manchmal mit Steinen nach ihnen und lässt Münzen von ihren Rädern plattwalzen. Darg versteckt Geld für die Männer, die mich nicht ansehen. Sie wollen, dass ihr Geld in Schließfächern von Bahnhöfen versteckt wird, im Rangierbereich oder irgendwo zwischen dem Schotter an den Gleisen. Manchmal reisen wir mit leichtem Gepäck, mit leeren Händen, tragen nur unser eigenes Gewicht. Manchmal haben wir einen Koffer dabei, eine Tasche mit Geld und Papieren, Sachen, die in einfachen Plastiktaschen stecken. Sind wir bei einer Familie aus Libyen zu Gast, wo ich mit den Frauen zusammen bin, nachts neben ihren Töchtern schlafe. Manchmal schlafe ich mit Dader in einer Pension in der Nähe des Bahnhofs, in der die Stufen noch abgenutzter sind als bei uns zu Hause, die Fenster keine Gardinen haben und es im Treppenhaus nach Feuchtigkeit und Schimmel riecht. Manchmal schlafen wir bei einer niederländischen Frau, zu der marokkanische Männer kommen. In der kleinen Wohnung sind Bögen, orientalische Verzierungen und auf dem Küchentisch steht eine Wasserpfeife. Dann rieche ich meine Gerüche, höre ich meine Sprache und sehe ich Männer, die wie ich und wie mein Vater aus Marokko kommen, die zu Hause Kinder haben, im Atlasgebirge oder im Riff oder hier in einem der alten Arbeiterviertel. Ich bin wütend und ekle mich vor ihr, vor der dicken Anita, schon in die Jahre gekommen und 200 Pfund schwer, obwohl sie uns zu essen gibt und mir mitten in der Nacht die Haare wäscht. Manchmal schlafen wir in einer leerstehenden Villa, in der Möbel sind, aber sonst niemand ist. Kommen wir wieder in eine andere Stadt mit Teehäusern, in die keine Frauen kommen, verbringe ich den Nachmittag in einem Warenhaus, sitze in einem Eingang oder in einem Wartehäuschen der Straßenbahn, bis Dardak mich abholt. Treffe ich die Frauen der Männer, die mich nicht ansehen, Frauen, manchmal ganze Familien, manchmal Frauen von hier, Anitas, die angezogen sind wie Huren, manchmal verschleiert sind, wie nur noch Bauernfrauen aus den Dörfern von Marokko herumlaufen. Und sehe ich nur das Blau, das Grau ihrer Augen, ihre weiße Haut, erkenne ihre holländischen Gesten und die holländische Art zu gehen, wenn sie die Kinder von ihrem ausländischen Mann vor sich herschieben und zum Markt oder in den Supermarkt zum Einkaufen gehen. Dardak sticht manchmal mit seinem Messer in die hölzernen Fensterrahmen des Wartehäuschens oder einfach so irgendwo in einen Küchentisch. Er sagt, dass er noch nie jemanden getötet habe, dass ich aber so ein jemand sein könnte. Es lässt ihm keine Ruhe, dass er noch niemanden getötet hat, denn, so sagt er, seine Brüder in Marokko seien Kämpfer, Helden des Widerstands. Sie hätten in Afghanistan gekämpft, in Pakistan und in Jugoslawien. Es seien Männer mit Bärten. Sie stünden in Allahs Diensten und hätten getötet. Selbst seine Mutter habe getötet. Seine Schwägerin, die sie verdächtigt hatte, ihrem Sohn nicht treu zu sein, als der im Mittleren Osten kämpfte. Und seine Familie habe, genau wie meine, immer Tiere getötet in den Bergen. Eigentlich sagt er, müsse er auch jemanden töten, um zu wissen, wie das ist. Manchmal sehen wir uns um auf den Bahnhöfen, in die wir kommen, zeigen auf Menschen, nur so zum Spaß, die sterben sollten. Menschen mit einer krummen Nase, Menschen, die herumschreien, die Selbstgespräche führen oder einfach nur Obdachlose. Einmal, früh am Morgen, zeigt Dardak auf ein Mädchen, das ganz allein auf einer Bank auf dem Bahnsteig sitzt. Nein, Dardak, nein, ich will es nicht. Das Mädchen könnte eine meiner Schwestern sein. Komm, Dardak, komm mit. Komm, wir schauen woanders. Wir laufen herum und gehen ins Einkaufszentrum von Hochkaterine, betrachten die Menschen, die Käufer. Es gibt viele Menschen, findet Dardak, die das Leben eigentlich nicht verdienen. Dardak sieht überall Menschen, die egoistisch sind, nur an sich denken. Dadurch nerven die Menschen, die auf der Straße herumschreien, auf der Straße essen, betrunken sind oder einfach nur laut lachen. So wie mich Anitas nerven und Menschen, die Schweinefleisch essen. Nachts steigen wir im Bahnhof über Obdachlose und Junkies. Manchmal gibt ihnen Dadok Geld oder spricht mit ihnen. Manchmal kann er es nicht lassen und spuckt sie an. Dadok hat jemanden im Blick. Einen ganz gewöhnlichen Mann mit einem Trenchcoat über seinem Anzug. Er sieht auf, erschrickt vor uns, bekommt plötzlich Angst, steht auf und läuft weg. Und ich ziehe Dadok mit, nicht Dadok, nicht er. Es könnte mein Vater sein. Komm, Dadok, komm mit. Nicht mehr an den Tod denken. Lass uns schlafen gehen, lass uns ins Wartehäuschen gehen und uns gegenseitig wärmen. Ich bin müde. Sehne mich das erste Mal nach der Wärme der elterlichen Wohnung, nach der Wärme meiner Schwestern, nach den Matratzen, die für die Nacht ausgerollt sind. Ich bin müde von Dadoks Stimme, vom Reden über den Tod. Spüre meinen Atem in meinem Körper, der gebrochen ist von der durchwachten Nacht. Alles ist kalt außerhalb der Mauern, des Einkaufszentrums und des Bahnhofs. Drinnen ist immer früher, aber draußen ist jetzt Winter, Regen. Lange an den Gleisen entlang gegangen auf der Suche nach einem undeutlichen Etwas. Wusste nicht was, aber Dadok wusste es. Sahen an einem Bahnübergang eine Frau mit einem Fahrrad stehen, ganz allein. In den zwei Seitentaschen Einkaufstüten von Abdullah Hain. Dadok nickte nach ihr, aber ich schüttelte meinen Kopf, will es nicht. Du darfst niemanden töten, wenn der Regen so niederprasselt. Sehne mich nach Hause, nach den Stimmen meiner Schwestern, den Wangen meines Knuddelbrüderchens. Habe für ihn den neuen Intertoys-Katalog in den Briefkasten geworfen, den er so gerne haben wollte, um darin seine Wünsche anzukreuzen. Habe lange im Flur gestanden, im Treppenhaus. Habe auf den abgenutzten Stufen gesessen. Konnte den Geruch vom Heimwehessen meiner Mutter riechen. Hörte das Lachen der Schwestern. Die Stimmen von Mutter und Tante und weiß, dass sie drinnen vor dem Fernseher sitzen oder in der Küche sind und die Auberginen und die Zucchini für das Abendessen schneiden. Das Couscous dämpfen. Spüre, dass sie mich nicht vermissen und dass ihr Leben weitergeht, wie auch mein Leben weiterging, ohne Latife, ohne Kabile. Wie auch mein Leben weiterging, weitergeht, ohne sie. Es ist lange her, dass ich ihre Stimmen durch mein Handy hörte. Lubna. Lubna, du allergrößte Schlunze auf Erden. Dass ich meine Mutter hörte, die auf der Mailbox seufzte, ihre Brust umschlang, wie sie es immer tut, wenn sie schwermütig ist. Sitze auf der Treppe zwischen dem weggeworfenen Müll und warte auf meinen Vater, dass er von seiner Schicht heimkommt. Aber ich kenne seinen Rhythmus nicht mehr, kenne das Schema nicht mehr. Gehe hinaus, steige in unser Auto, das immer noch auf Holzklötzen steht. Setze mich auf den Rücksitz und schaue auf die Straße. Sehe den schlurfenden Gang der Nachbarin, die Tanja Boys in den Eingängen. Habe überschlagen, was ich meinen Vater gekostet habe. Was hat mein Magen gekostet? Meine Augen? Meine Haare? Meine Locken? Und die abgetretenen Pradas an meinen Füßen. Zähle alles zusammen und ziehe nichts ab. Denn ich habe mir einen Plan ausgedacht. Will nicht mehr herumziehen auf der Suche nach jemandem, der sterben soll, nur weil Dadok wissen will, wie das ist, töten. Werde Dadok fragen, ob er mich töten will im Tausch gegen einen von den Koffern mit Geld, die er unter den Schwellen versteckt, im Wartehäuschen oder einfach irgendwo in einem Schließfach, das wir manchmal herumtragen in großen Hämmertaschen oder in Tüten von Dirk von den Brug. Dadok darf mich töten, aber ich will, dass er meinem Vater alles zurückbezahlt, was ich ihn gekostet habe. Alles, was er für mich ausgegeben hat. Weil ich nicht will, dass mein Leben und mein Tod sinnlos sind. Werde Dadr fragen, ob er mich töten will. Im Tausch für einen Koffer mit Geld für unser Haus auf dem Berg im Riff. Für alles, was ich meinen Vater gekostet habe. Alles, was er für mich ausgegeben hat. So soll es sein. So will ich es. Wir sprechen nicht mehr über den Tod. Dadr küsst mich jetzt anders. Wir leben jetzt wie Mann und Frau in dem Wartehäuschen auf dem verlassenen Bahnsteig. Wir wurden getraut von einem Imam, irgendwo in einem Vorort. Und bevor er mich zu der Seien machte, hat er für mich das Brautkleid geholt, das aus Marokko, das ich ihm einmal irgendwo in einer unbekannten Stadt gezeigt habe. Er hat es, ohne mir davon zu erzählen, für mich geholt. Ich kenne seinen Körper jetzt gut und er bedeckt sich nicht länger, wie ich mich auch vor ihm bedeckt habe. Immer schliefen wir in Kleidern. Liebe ihn. Weiß aber, dass es nicht für immer sein wird. Dadr hat mein Angebot angenommen und ich habe ihn glücklich gemacht. Aber auch traurig. Und seither ist er sehr zärtlich zu mir. Sorgt für mich, wie ich es verdienen würde, wenn ich seine Frucht in mir trüge. So wie Latifa von ihrem Mann auf Händen getragen wird und er mit ihr zum Polarkreis ging, weil sie Rentiere sehen wollte. Und er hat mir versprochen, meinem Vater einen der Koffer zu bringen. Und wir haben dieses Versprechen mit unserem eigenen Blut besiegelt. Und während er mich im Wartehäuschen liebt, wo draußen die Züge vorbeidonnern, er mich liebt, wie ein Mann seine Frau, meinen Körper genießt, auf mir liegt und ich die Schweißtröpfchen auf seiner Oberlippe betrachte, seine geschlossenen Augen betrachte, bitte ich ihn, mich nicht an einem Tag umzubringen, an dem es regnet, sondern an einem Tag, an dem die Sonne scheint, ganz einfach, an einem schönen Tag. Das Warten wird mir lang. Es gab schon viele Tage, an denen die Sonne schien. Ich will nicht länger warten. Gleich hänge ich wieder am Leben. Ich will diese Unsicherheit nicht mehr. Ich habe Dadr mein Wort gegeben und er mir das Seine wegen dem Geld. Das Geld wird langsam zu einer Zwangsvorstellung und ich will nicht mehr daran rühren. Ich habe ihn gebeten, es schmerzlos zu tun, ohne viel Gewalt, mich nicht leiden zu lassen. Irgendwo verwundet liegen zu lassen, im Wald oder in den Feldern, mich nicht leiden zu lassen. Dadr, hör zu. Ich sage ihm, was er tun soll. Dadr, ich zeig dir, wo du stechen musst. Ich zeig es dir. Ich werde die Bluse aufknöpfen, damit du in meine Brust stechen kannst, mitten ins Herz. Dadr, ich habe ein Zeichen gemacht, wo ich das Klopfen spüre. Ich will, dass es vorbei ist. Ich will es nicht mehr länger aufschieben. Die Sonne scheint. Es ist ein schöner Tag. Wir gehen. Es ist soweit, Dadr. Ich gehe die Schiene entlang. Ich bin schon tot. Meine Knie knicken ein, trotz der Sonne. Alles leer und dumpf in mir. Habe abgeschlossen, will nicht mehr weiterlaufen. Hier ist es gut. Hier soll es geschehen. Dadr, es ist soweit. Halte dein Wort, Dadr. Du bist mein Mann. Ich deine Frau. Er ist bleich, er zittert, Schweiß tritt auf seine Stirn. Jetzt erst sehe ich, wie blass und mädchenhaft er ist. Er sagt, ich soll nicht stehen bleiben. Ich kann es nicht. Ich kann nicht tun, was er sagt. Er wird wütend. Er tritt mich, sagt, dass ich weglaufen soll. Ich flehe ihn an, mich hier zu stechen. Jetzt, Dadr, komm, stich jetzt hier, genau in mein Herz, Dadr. Ich will jetzt nicht mehr rennen, weglaufen. Er tritt mich nochmal. Ich bewege mich, weiche seinen Beinen aus, weiche seinen Tritten aus. Ich will nicht getreten werden. Ich will nicht totgetreten werden. Treten tut weh. Au, Dadr. Dark läuft mir nach. Er will, dass ich stehen bleibe, weil ich schneller laufe als er. Er schreit, ich soll stehen bleiben, aber ich habe jetzt Angst. Angst vor seinen Tritten. Er holt mich ein. Ich will, dass er es tut. Er holt mit seinem Messer aus. Er sticht mich in den Arm. Es tut weh. Das war nicht abgemacht, Dardek. Dardek sticht nochmal zu. In meine Schulter. In meinen Arm. In meinen Rücken. In meinen Bauch. Ich schreie, als Dardek mit dem Messer in mich sticht, wie er früher mit dem Messer in die Sitzbänke der Züge gestochen hat oder irgendwo in die Rinde eines Baums. Aber ich spüre nichts. Spüre nur die klebrige Wärme des Blutes, das aus mir strömt. Dardek tritt wieder nach mir. Ich trete zurück. Ich schlage ihn und schlage ihn, boxe auf ihn ein. Eine Hand auf der Wunde an meinem Bauch, bis er unbeweglich liegen bleibt. Ich heule und jammere. Alles an mir tut weh. Ich lebe noch immer. Ich bin nicht tot. Ich weiß nicht, ob ich deswegen enttäuscht bin. Ich sehe Dardek an. Er liegt totenstill da. Er ist blass. Die Augen sind geschlossen. Ich wende mich von ihm ab, spüre, dass mir von ihm übel wird, drehe mich um und kann nichts anderes tun, als ihn verlassen. Habe Angst wegen all dem Blut, spüre, dass mich die Kraft verlässt. Und ich schleppe mich weg. Weg von dem Ort, wo es passiert ist, schleppe mich in Richtung der Bahnschranken. Man hat mich gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Und obwohl ich dachte, dass es nicht so schlimm sei, war ich doch schwer verletzt. Werde ich meinen rechten Arm nicht mehr gebrauchen können, weil Sehnen durchtrennt sind. Und brauche ich manchmal eine Atemhilfe wegen einem Riss in der Lunge und habe ich sehr viel Blut verloren. Und obwohl ich mich mit Herz und Seele nach Hause sehne, bin ich doch nicht zurückgegangen, habe ich sie gebeten, nicht anzurufen, weil ich nicht zurück kann in die Wohnung, in der alles so klein war. Und will ich auch nicht zurück in das Riff, wo mehr Platz ist, wo aber das Leben zu schrumpfen scheint. Und wurde ich in eine Einrichtung aufgenommen, um wieder gesund zu werden, weil ich verwundet war und unterernährt, weil ich wirres Zeug redete, ab und zu wütend wurde, rasend, Sachen durch die Gegend warf, zum Beispiel die Blumentöpfe auf dem Balkon. Und ich bekam Tabletten, um ruhig zu werden, obwohl ich es natürlich lieber gehabt hätte, wenn sie einen Imam angerufen hätten, um mich zu beruhigen, um Suren für mich zu singen, damit die Ruhe wiederkehre in mein Herz und ich gelassen den Stimmen der anderen Bewohner zuhören kann, die ich immer lachen und reden höre auf dem Gang. Und von diesem geheimen Ort, den niemand sonst kennt, rufe ich Tante Ilham vom Kanale Eiland an, um ihr zu sagen, dass es mir besser geht. Und sie weiß, wo ich bin, kann aber ein Geheimnis für sich behalten. Ja? Ich rufe meine Tante manchmal an, wie jeder die Tante an einem Freitagmorgen anruft, wenn die Männer in der Moschee sind und die Tante zu Hause mit meiner Mutter und meinen Schwestern zusammensitzt. Und von meiner Tante höre ich auch von meinen Eltern, dass das Haus im Riff fertig ist und dass sie bald zurückgehen werden in das Haus auf dem Berg, auf dem endlich ein Dach ist, wo ein Schuppen gebaut wurde und wo für meinen Vater ein Stuhl auf der Veranda steht. Wo meine Tanten wohnen, die Schwestern meiner Mutter, die nichts anderes tun, als die Kleider der anderen zu tragen, das Leben nehmen, wie es kommt und es gewohnt sind, mit Allah und der Natur zu leben. Höre ich, dass meine Schwester Asma ihren Fahrschullehrer heiraten wird und dass sie die Hochzeitsreise mit dem Fahrschulauto nach Marokko unternehmen. Dass meine andere Schwester Khadisha Mädchenfußball spielt, sehr gut ist, sehr schnell laufen und sehr hart treten kann, selbst wenn sie Schuhe mit Absätzen trägt. Und seit kurzem weiß ich auch, wo Kabila ist, kenne jetzt auch den Ortsnamen und habe auf der Karte einen Kreis darum gemacht, denn vielleicht werde ich sie einmal besuchen. Oder vielleicht fahre ich in den Norden zu Latifa, die jetzt mit ihrem zweiten Kind schwanger ist und noch immer in der Uppsala Wegen 43 wohnt mit ihrem Mann aus dem Internet. Und hoffe ich, dass sie irgendwann einmal mit mir zum Polarkreis fährt, um die Rentiere zu sehen, so wie wir in unserer Kindheit die Steinböcke im Riff beobachtet haben. Und ich freue mich für sie, dass sie glücklich ist mit ihrem Maghreb-Mann vom Paradies auf Erden, der am Anfang schwierig war, schroff, aber der eigentlich ganz nett ist, den man nur besser kennenlernen muss. Ja, Ich freue mich für Sie und ich hoffe auch, dass Asma glücklich wird mit ihrem Fahrlehrer von der Fahrschule Tetuan, der ihr das Einfädeln beigebracht hat und das Einparken und der damals sehr freundlich war. Aber man weiß nie, was nach der Hochzeit mit marokkanischen Männern passiert und ob sie dann immer noch freundlich sind und freundlich bleiben, bei dir bleiben und dich mit Respekt behandeln, wie Tarek mich mit Respekt behandelt hat. Und ich weiß genau, dass Tarek mich geliebt hat, wie auch ich ihn geliebt habe, als wir zusammen waren, gelebt haben wie Mann und Frau. Er mich wirklich liebte, als ich ihm sagte, dass er mich töten dürfe. Und irgendwie muss ich ihm dankbar sein, dass er mir mein Leben wieder zurückgegeben hat, nicht in das Zeichen auf meiner Brust gestochen hat, das durch das Waschen kaum noch zu sehen ist. Auch wenn ich ihn nicht mehr suchen werde im Einkaufszentrum, spüre ich Scham, die ich mir nicht recht erklären kann, glaube ich, dass er so weitergemacht hat mit seinem Leben, das sich längs der Gleise abspielt, in Zugabteilen oder irgendwo draußen an Grenzübergängen und Bahnschranken. Und ich weiß noch nicht, wie es mit meinem Leben weitergehen soll, das sich jetzt noch hier an diesem geheimen Ort abspielt, den ich einmal verlassen werde und alle überraschen werde mit etwas. Bloß womit? Das habe ich noch nicht entschieden. Lubna, Lubna. Hörmonolog von Marjolein Behrens, aus dem Niederländischen von Alois Kindner. Mit Miriam Abbas als Lubna. Ton Burkhard Pitzer-Landeck. Schnitt Sabine Klunzinger. Musik Roman Bunker. Regie Felicitas Ott. Produktion Südwestrundfunk 2007. Dramaturgie Dagmar Schnürer. Bereits am kommenden Donnerstag an Allerheiligen hören Sie uns wieder um 18.20 Uhr mit dem Hörspiel Motel Texel von Marjolein Behrens.